Labor für Entrepreneurship zu Gast Oliver Beste, ein Serial Entrepreneur, kann man sagen, muss man sagen. Und das letzte oder eines der letzten Initiativen, The Founders Link. Ich habe die Beschreibung gelesen, es soll Entrepreneurs zusammenbringen mit Leuten, die auch verstehen, wie man es ankurbelt, zum Beispiel so wie Sie. Was ist es genau? Wir haben ja das Thema hier, es gibt Leute mit Ideen, meistens Anfangsideen, die arbeiten an ihrem Konzept, gutes Entrepreneurial Design machen. Dann, ja, wie geht es dann weiter? Kann man dann zu Ihnen kommen? Ich muss erstmal sagen, ich sehe hier gerade, dass Sie sich meine Webseite angeschaut haben. Ich bitte niemand, sich die Webseite von Founders Link anzuschauen, weil wir die vor 3 Jahren irgendwann mal gemacht haben und die so grottenschlecht ist, weil wir nie die Zeit hatten, sie dann danach weiter zu bearbeiten, dass es uns ganz peinlich ist. Founders Link ist die Idee gewesen, dass man Unternehmen, ich mache das jetzt auch mal hier als Modebegriff, aus Komponenten herstellen kann. Aber ganz anderen Komponenten, als hier vorgesehen ist. Und zwar den Komponenten einmal tolle Businesskonzepte, also die Ideen, tolle Unternehmer, gutes Geld und Glück. Das letzte kann man nicht kaufen, aber man kann systematisch gute Ideen weltweit suchen und versuchen, auf seinen Markt anzupassen, weiterzuentwickeln. Man kann gute Gründertypen suchen, die zum Beispiel die Nummer 5 in einem anderen Unternehmer waren, als Angestellte es mit aufgebaut haben, sich in einer Branche richtig toll auskennen, aber nie die Chance hatten, Gründer zu werden. Die finden wir dann über Xing oder wie auch immer und sagen, komm zu uns, dann kriegst du 20% des Unternehmens, verpflichtest dich 4 Jahre das Unternehmen aufzubauen und wirst dann Mitgründer beim Unternehmen. Das heißt, zuerst suchen wir die Idee, dann suchen wir geeignete Gründer. Das dauert oft ein halbes Jahr, also ist ganz intensives Headhunting. Wir sind selber am Anfang die Geschäftsführer, das heißt, wir sind sozusagen die eigentlichen ersten Gründer. Und dann suchen wir ganz systematisch erst Angel-Finanzierung und dann Venture-Capital-Finanzierung. Und das machen wir, weil Gründer, wenn sie das erste Mal machen, fast immer über den Tisch gezogen werden. Und weil wir uns schon 5-mal über den Tisch ziehen lassen haben, wir diese Fehler jetzt, wie so alle Gründerfehler, langsam vermeiden können. Ja? Und so haben wir jetzt in 3 Jahren 3 Unternehmen gegründet und zufällig nebenbei, weil alle immer denken, wir sind VCs, ja? Also wir machen VC, aber das heißt Venture Creation und nicht Venture Capital. Ja, wir machen alles selbst. Und, aber alle denken, wir sind VCs, Geldgeber, deswegen wenden sich viele an uns, um Geld zu kriegen. Wir schreiben schon auf unserer Webseite, bitte schickt uns keine Businesspläne, weil wir kein Geld haben oder das Geld, was wir haben, stecken wir in die eigenen Gründungen. Und so haben wir aber trotzdem neben den 3 Gründungen dann ein paar so unwiderstehliche Angebote bekommen, dass wir zufällig mit kleinen Beträgen bei Akaaki, das ist eine Mobilfunkfirma, eine Mobilfunk-Community, oder bei Mr. Spex, die versenden Brillen, quasi Mitinvestoren und Coaches geworden sind. Aber unsere eigentlichen Gründungen sind in den letzten 3 Jahren eine Firma, die heißt Deal United, eine Firma, die heißt Talentory und eine Firma, die heißt RatePay, neben der eigentlichen Firma Founders Link. Wir sagen hier Arbeitsteilung ja. Der Gründer arbeitet am Konzept, das muss er selber machen. Und dann kann er Komponenten nutzen. Sie treiben, wenn ich es richtig sehe, die Idee der Arbeitszeit noch ein Stück weiter, machen das noch ein Stück radikaler und sagen, man kann auch Gründer vom Konzept trennen. Wenn wir ein gutes Konzept haben, holen wir uns Manager und den beteiligen wir. Und Sie selber sind die Gründer, die Sie gar nicht das Konzept ausgearbeitet haben, sondern von woanders her bekommen haben. Also es ist im Grunde genommen die Idee der Arbeitsteilung noch sehr viel radikaler vorwärts getrieben, als wir sonst machen. Was ist Ihre Erfahrung? Klappt es? Wo hapert es? Wo klappt es gut? Also wir sind selbst wirklich ein Startup und die Frage ist, kann man das wirtschaftlich hinkriegen und damit Geld verdienen? Und das Problem ist, wenn man das macht, was wir machen, ist es ein ganz Cashflow-negatives Business, weil wir gründen eins nach dem anderen, aber woran verdienen wir? Uns zahlt keiner Geld. Ja. Wir zahlen den in der Firma dann 4 Jahre arbeitenden Mitgründern. denen zahlen wir Geld oder die VCs finanzieren deren Gehälter. Wir leben aber von dem späteren Verkauf von Anteilen in 5 oder 10 Jahren. Ja. Insofern ist das eigentlich ein schlechtes Business Model. Aber wir haben festgestellt, dass wir schon nach kurzer Zeit, schon nach einem halben oder einem Jahr, ganz unüblich schaffen, doch schon mal ein paar Prozente zu verkaufen und uns damit zu refinanzieren. Ja. Das ist also die Methode, mit der wir Geld verdienen. Ob das Businessmodell wirklich funktioniert, wir geben noch viel mehr Geld aus, als wir verdienen, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass Venture Creation ein ganz neuer Trend ist, dass man das weltweit sieht, nicht nur in Deutschland, dass es immer mehr Firmen gibt, die genau sowas versuchen. Zuletzt von Lars Hinrich mit Hack Forward, aber auch das, was zum Beispiel die Samwers machen und viele anderen, also wirklich systematisch kopieren, ist auch sowas Ähnliches. Und deswegen würde ich sagen, es gibt einige, die es können. Wir wissen, dass VC, Venture Capital, sich mit 7% pro Jahr in den letzten 20 Jahren verzinst hat, also sich gar nicht rechnet bei dem Risiko, was man da macht. Und Venture Creation ist vielleicht ein Ausweg. Ja. Aber unser Problem ist, die richtigen Gründer zu finden. Deswegen machen wir eine Testphase, 3 Monate, zum sich gegenseitig beschnuppern. Die Frage ist, können überhaupt Gründer sich mit einer Idee richtig identifizieren, die sie selber nicht gehabt haben? Meine Antwort war, mir ist es genauso gegangen. Ich habe vor 10 Jahren MyToys gegründet. Nicht, weil ich die geniale Idee für MyToys hatte. Da gab es ein amerikanisches Vorbild, eToys. Das war 8 Milliarden an der Börse wert. Und Toys R Us war 3 Milliarden Dollar an der Börse wert. Also dachten wir, die Börse kann sich nicht irren. 2 Jahre später war eToys bankrott. Und wir haben festgestellt, dass die Börse vielleicht doch nicht der richtige Ratgeber ist, weil man immer seinem eigenen Urteil folgen sollte. Aber so ist die Idee eigentlich von jemand anders gekommen. Und ich war nicht mal der, der die Idee abgeguckt hat, sondern ich habe damals auch in einer Beratung gearbeitet, obwohl ich glaube, dass Berater eigentlich schlechte Gründer sind, weil sie nicht risikobereit sind. Aber ich habe jemand gehabt, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, du kennst dich ein bisschen mit Marketing aus, machst du bei mir mit? Das heißt, ich bin einer von den typischen 3 oder 4 gewesen, die mit eingestiegen sind. Denn meistens hat ja nur einer die Idee. Das war für mich der Beweis, wenn ich das mit Passion mache und auch die Idee nicht hatte, weil ich nicht der kreativste Ideenerfinder bin. Also wenn bei jeder Gründung 3 von 4 Gründern die Idee selber nicht hatten, dann muss auch das funktionieren, was wir machen. Ja? Und bisher funktioniert es ganz gut. Also alle Unternehmen, die wir gemacht haben, laufen, sind finanziert worden, von großen VCs auch. Bertelsmann hat jetzt gerade finanziert. Meine Frau hat nach dem gleichen Verfahren eine Kette zweisprachiger Schulen gegründet, die heißt Forms, die läuft jetzt seit 3 Jahren. Da gibt es natürlich Hochs und Tiefs. Aber für mich ist der Beweis angetreten, dass man nicht selber die Idee gehabt haben muss, um trotzdem ein toller Gründer sein zu können. Also ich sage immer, das sind Ideenkinder, die man in die Welt setzt. Und in dem Sinne wäre das ein adoptiertes Kind. Stammt von dem anderen, aber man adoptiert es und zieht es als eigenes Kind groß. Das ist sehr schön gesagt und das Lustige ist, dass nach ganz kurzer Zeit die in diesem Gründerteam von uns geholt wurden, eigentlich erst nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten, die laufen überall rum und sagen, ich bin der Gründer, ich habe das Gründer. Die identifizieren sich so damit, ja, wie man es sich nicht mehr wünschen könnte. Machen die Adoptiveltern auch, die sagen dann auch irgendwann, es ist unser Kind. Es ist auch gut so für das Kind und für die Eltern. Also der Gründer ist dann plötzlich eigentlich mehr der Manager. Also das Wort Gründer, der ist der Manager einer noch sehr kleinen, im Aufbau befindlichen Firma. Kann man das so sagen? Oder ist er mehr als der Manager? Also eigentlich haben Sie da eine ganz spannende Unterscheidung angesprochen. Ja? Was ist ein Gründer und was ist ein Manager? Und meistens ist es ja so, dass die Gründer die Kreativen sind, die in der Lage sind, was zu organisieren, zusammenzubringen, andere Leute zu begeistern. Und eigentlich spätestens nach 10 Jahren, meistens schon nach einem Jahr, sind die Gründer nicht mehr in der Lage, das zu managen, was sie geschaffen haben. Und wenn sie klug sind, verstehen sie, dass sie Gründer sind und richten ihr eigenes Baby nicht zugrunde im Wachstum. Nicht jeder ist ein Bill Gates. Ich bin nach MyToys nach 8 Jahren ausgestiegen, weil ich wusste, das können andere besser als ich. Und bin wieder sozusagen zum Gründen zurückgegangen. Aber ein Business aufzubauen in den ersten 2 Jahren, das verlangt so sehr diese Fähigkeit, Chaos zu managen, Leute zu begeistern, dem ITler klarzumachen, dass er hier eine Traumzukunft hat, wenn er hier einsteigt. Und dem Investor, den kann ich ja nicht alleine überzeugen, sondern der schaut sich die Geschäftsführer an und sagt, glauben die es, kriegen die es hin? Und deswegen würde ich sagen, dass unsere Gründer vielleicht nicht die Idee selber hatten, ja? Aber dann bin ich auch kein Gründer, denn ich hatte noch nie die Idee für eins meiner Unternehmen selbst. Ja? Und ich habe heute 10 Unternehmen hinter mir, ja? Und würde deswegen trotzdem sagen, ich habe die gegründet, auch wenn ich die Idee von jemand anders gesagt bekommen habe oder mir jemand mit der Idee sozusagen Partner geworden ist. Sogar für Founders Link. Ja? Ich habe Founders Link, genau das, was ich hier beschrieben habe, habe ich gemacht, ja? Ohne es zu bemerken. Ja? Ich habe mit meiner Frau zum Beispiel diese Schule auf diese Art gegründet. Jemand anders hatte die Idee. Ich habe meine Frau als Gründerin vorgeschlagen und geholfen, das Geld zu besorgen. Also genau diese 3 Komponenten. Aber ich habe nicht begriffen, dass man daraus ein System machen kann. Ja? Bis ich auf einer Party einen jungen 30-Jährigen gefunden habe, der mit 30 mehr Berufserfahrung hatte als Gründer, als ich mit 45. Und der gesagt hat, ich habe jetzt mal eine Auszeit, ein Jahr bei INSEAD genommen und mal über das alles nachgedacht. Und ich habe hier dieses Konzept mir entwickelt. Ja? Hat mir das auf dem Papier gezeigt, auf der Party. Und er sagt, ich suche jetzt Partner dafür. Ich habe gesagt, red mit keinem anderen, mach's mit mir. Und das war also die Idee wieder von jemand anders. Ja. Trotzdem fühle ich mich als Gründer von Founders Link. Also normalerweise wird den Gründern ja gesagt, du musst dich in alles BWL-hafte einarbeiten. Im Gegenteil, das ist sogar ganz wichtig, das ist der eigentliche Kern. Ideen sind nicht so wertvoll. Sie gehen in dieser, Sie sagen, also was ich auch sagen würde, Arbeitsteilung. Der Gründer ist nicht notwendigerweise ein guter Manager, in der Regel sogar nicht. Und Sie gehen einfach noch ein Stück weiter. Sie radikalisieren diese Idee der Arbeitsteilung im Gründungsbereich. Und das ist ja auch interessant, dass wir Gründen heute so betrachten, wie wir noch vor eigentlich 100 Jahren. Schubert und Salzer und Siemens und Halske und so. Es war immer ein Techniker und ein Kaufmann. Und heute hören Sie noch in der Gründerberatung, das ist doch ein tolles Team, ist doch toll. Einer macht die Technologie und der andere ist der Kaufmann. Wenn wir heute von Entrepreneurship reden und nicht von Kaufmann, und dieses Entrepreneurship auch von Business Administration absetzen. Es ist plausibel. Es eröffnet einfach mehr Chancen. Sie brauchen nicht einen Gründer, der die Idee hat und diese Idee begeistert vertritt, sondern Sie können auch jemanden von außen nehmen. Eröffnet mehr Chancen, zu mehr Gründern zu kommen. Wie funktioniert's? Was ist Ihre Erfahrung? Sie sagen, nach kurzer Zeit fühlt er sich als Gründer. Aber man kann natürlich auch argumentieren, die Idee muss zum Gründer passen. Und das ist ja nicht ohne weiteres, wenn ich mir eine Idee von außen hole. Kann zu mir passen. Oder wir sorgen dafür, dass der Gründer zur Idee passt, indem wir den passenden so versuchen. Das heißt, wir kriegen relativ viele Anfragen von Leuten, die sagen, hallo, ich möchte gründen, kann ich jetzt mit euch gründen? Aber wir können nur einen von vielleicht 20 nehmen. Was wir machen ist, ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich habe zum Beispiel bei MyToys gesehen, dass 80% der Käuferinnen, das sind hauptsächlich Käuferinnen, die Spielzeug kaufen, mit Rechnung bezahlen, weil sie keine Kreditkarte haben oder Angst haben, ihre Kreditkarte dort zu zeigen. Die meisten E-Commerce-Shops haben aber kein, sozusagen, können nicht das Risiko eingehen, Rechnung anzubieten. Jetzt gibt es ein amerikanisches Unternehmen, das macht das sehr erfolgreich. Also haben wir gesehen, das funktioniert, das können wir vielleicht auch hier machen. Und haben dann dafür ganz speziell Experten gesucht, die sich mit dem Thema Rechnungszahlung im Internet auskennen. Das heißt, wir sind zu Spezialfirmen, Avato Infoscore und ich weiß nicht was gegangen und haben dann die Leute dort gesucht, die schon jahrelang in dem Bereich irgendwo als Angestellte tätig waren. Also suchen wir von der fachlichen Fähigkeit das sozusagen passende aus. Die spannende Frage ist, ist der Mensch auch ein Gründer? Ja? Kann der mit Risiko umgehen? Ja? Kann der erkennen sozusagen, worauf er achten muss? Und das ist tatsächlich sozusagen die große Herausforderung, dass wir das richtig erkennen und der Gründer das auch richtig erkennt. Ja? Und das ist sehr schwer. Aber ich würde mal sagen, Gründen haben so viele Menschen in der Welt geschafft. Ja? Das sind nicht alles Einsteins. Ja? Sondern Gründer und Nichtgründer unterscheiden sich für mich vor allen Dingen dadurch, dass die einen den Mut haben, es zu machen, ja, und die anderen nicht. Und dass die Gründen, wenn sie mal scheitern, auch weitermachen, ja, und die anderen nicht. Ja, und ich glaube, das können relativ viele, auch wenn sie das Glück oder das Pech hatten, vorher 5 oder 10 Jahre angestellt gewesen zu sein. Sie sagen, den Mut haben und einfach machen. Das leuchtet natürlich nicht ein, wenn man 80% vor sich hat, die scheitern, und dann nochmal diese anderen 20% unter denen, die übrig geblieben sind, die es dann mal zu was Richtigem, Erfolgreichen bringen. Ich vermute mal, dass Ihr Optimismus daraus herrührt, dass Sie in Ihrem Umfeld mehr als 20% zum Laufen gebracht haben. Und das spricht wieder dafür, dass Arbeitsteilung gut ist und dass vielleicht auch sowas wie Professionalisierung hilfreich ist und die Erfolgsquote wesentlich erhöht. Ich glaube, man sollte sich, wenn man eine Idee hat, die man überzeugend findet, nicht von der Zahl 80% abschrecken lassen, dass nur jedes 25. Unternehmen ein Superstar wird. Man muss auch nicht der Superstar werden. Es reicht ja, wenn man ein Unternehmen hat, was überhaupt funktioniert. Also die 20% zu erreichen, finde ich schon gut. Und das schafft man, indem man es zumindest, also relativ sicher statistisch schafft man es, wenn man es 5-mal versucht. Lars Hinrichs ist millionenfach gescheitert, also eine riesige Pleite, eine Millionenpleite und 5 andere Firmen, die nichts geworden sind, in den Sand gesetzt. Genauso Lukas Gadowski, das weiß aber kaum einer, darüber redet kaum einer. Ja? Und jetzt ist Lars Hinrichs 50-facher Millionär, weil er eben immer weitergemacht hat. Ja? Also die Angst zu scheitern und nicht daraus zu lernen und weiterzumachen, die sollte meines Erachtens einen nicht bremsen. Es sollte einen bremsen, wenn man keine wirklich gute Idee hat, an die man nicht richtig glaubt. Nochmal mehr ins Detail. Wie erkennt man, dass der Gründer zur Idee passt? Wie machen Sie das? So eine Art Assessment oder wie kann man sich das vorstellen? Ich erkläre es wieder am Beispiel. Ein anderes Business, was wir jetzt gegründet haben, ist ein Marktplatz, der Headhunter und Arbeitgeber zusammenbringt, sodass der Arbeitgeber nicht nur einen Headhunter nehmen muss, sondern gleich 10 gleichzeitig anstellen kann. Das haben wir gestartet. Ich kann einen Marktplatz technisch programmieren lassen, aber ich bin kein Headhunter. Ich verstehe die Industrie nur oberflächlich. Ja? Also haben wir jemanden gesucht, der eben 10 Jahre im HR- und Headhunting-Bereich tätig war. Dann haben wir noch jemanden gesucht, der bewiesen hat im Leben, dass er unternehmerisch ist. Also haben wir jemanden genommen, der nicht nur angestellt tätig war, sondern sogar schon mal sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und mit dem haben wir dann weitere dazu passende unternehmerische Kandidaten gesucht. So versuchen wir es. Man könnte sagen, Sie lassen gründen. Sie sind der sozusagen denkende Kopf oder denkende Gruppe von außerhalb. Sie gucken sich das Feld an und sagen, hier gibt es eine gute Idee. Hier gibt es eine gute Person und den Rest, die Vernetzung, machen wir selber. Das wäre schön. Ich habe noch nie so geschwitzt und geschuftet wie in den letzten 3 Jahren, weil ich vergessen habe, wie es vor 10 Jahren bei MyToys war. Ja? Und wenn man 3 Unternehmen parallel aufbaut, ja, und ja letztlich der Kopf dahinter am Anfang ist, ja, dann arbeitet man rund um die Uhr und zwar lässt man dann gründen, aber ich muss dann auch, wenn irgendwie das Marketingkonzept nicht funktioniert, da reinspringen. Ich muss, wenn zum Beispiel irgendwie ein Mitarbeiter 3 Wochen krank ausfällt, ja, und wir nur 3 haben, ja, dann muss ich selber ans Telefon und versuchen, die Kunden zu gewinnen. Insofern ist das, was wir machen, wir haben eben nicht einen großen Fonds, wir würden gerne einen haben. Wir haben also nicht 20 Mitarbeiter, die als Associates das alles mitmachen. Weil wir es selber machen, sind wir doch sehr stark noch Hands-on-Mitgründer. Sie sind zu zweit, haben keine Angestellten oder ein bisschen? Wir haben keine Angestellten, nein. Sie machen es selber und haben diesen Blick für andere und setzen sozusagen zusammen. Genau, das ist das, was wir hauptsächlich tun. Sehr wichtig ist auch, die richtigen Ideen zu finden und anzupassen. Ja, also insofern ist die Idee natürlich das Allerwichtigste. Wir machen es uns fairerweise etwas leichter. Wir glauben nicht, dass nur neu erfinden, also Innovation, der Weg zum Glück ist, sondern wir glauben, dass die Menschheit seit jeher voneinander lernt und abschaut. Und deswegen schauen wir in der ganzen Welt, wo irgendwelche Businessmodelle entstehen und dort erfolgreich sind. Egal, ob das jetzt in Israel ist oder in Japan mit Mobilfunk oder sonst wie, und schauen, kann man das irgendwie auf den europäischen Markt anpassen. Und da lernt man so viel, da kommt man auch so viele Ideen. Wenn man dann noch den Kunden richtig versteht und sich wirklich in den Kunden reinversetzt, ja, dann kriegt man dieses Thema auch hin. So Stichwort Imitation, Arbitrage wird ja oft zu negativ bewertet. Ich bin auch skeptisch. nicht so sehr aus Moral, ob man nur das da abschreibt oder nicht, sondern mehr, dass man ja in der Situation ist, ist ja Public Knowledge, also jemand anderer tut etwas, ich bin ja nicht der Einzige, der sehe, sehen viele, sie auch, und wenn ich dann nicht Glück habe, starten gleich mehrere an der gleichen Sache, die sie irgendwo in Israel oder in den USA gesehen haben, und dann sind eben welche dabei, die haben ein besseres Vertriebssystem oder mehr Kapital oder erfahrenere Leute als man selber. Das hört sich ja leicht an und scheinbar sicher. Ich sehe etwas, was funktioniert, übertrage das nach Deutschland. Ist das nicht auch hochriskant? Ich würde sagen, beides ist enorm riskant. Etwas zu starten, wo es noch nie einen Proof of Concept gab und das dann wirklich marktreif und kundenfähig zu machen, ist verdammt schwer, weil selbst die größten Gurus oft nicht wissen, wie Menschen reagieren. Während wenn man etwas hat, was funktioniert, in einer auch wenn man in einer anderen Kultur, auch wenn man dann 5 Wettbewerber hat, hat man immerhin die Chance, dass 3 davon überleben. Als wir Maitras 1999 gegründet haben, dachten wir, wir waren die Einzigen. 6 Wochen später gab es 5 Wettbewerber. Das heißt, wir haben genau diesen Schock erlebt. Aber wir haben geschafft, dann im Jahr danach alle 5 Wettbewerber aus dem Markt zu drängen. Das ist jetzt natürlich tatsächlich ein Beweis wieder für die 80%. Aber so haben wir ein Unternehmen aufgebaut, was heute über 150 Millionen Euro Umsatz macht. Also ist das möglich? Hätten wir weniger Risiko gehabt, wenn wir eine ganz neue Idee gefunden hätten? Ich würde sagen, da ich so wenig innovativ und kreativ bin, hätte ich die Idee nie gefunden. Also ist das mein Weg. Aber ich bin über jeden glücklich, der komplett neue Ideen entwickelt. Sie haben recht, das reduziert das Wettbewerbsrisiko. Sie sind ja nicht nur in dieser Funktion tätig, sondern Sie haben eine ganze Reihe Funktionen, sind in dieser Entrepreneurs Organization, in anderen Bereichen. Lenkt das eigentlich nicht ab? Haben Sie nicht genug zu tun? Warum sind Sie in den anderen Organisationen? Ist das wichtig? Ist das ein Teil Ihrer Qualifikation? Also ich glaube, dass ich der Typ Mensch bin, der sich verzettelt und deswegen tatsächlich auch kein guter Top-Manager bin. Aber wenn ich diese ganzen Gründeraktivitäten betreibe, die ich da mache, kriege ich viele Anregungen und das hilft mir dann, auch wenn es mich viel Zeit kostet, jetzt für mein Geschäft hilft mir das schon, weil ich dabei eben interessante Gründertypen kennenlerne oder neue Anregungen bekomme. Aber tatsächlich würde ich sagen, hätten Sie recht, wenn Sie mir vorwerfen, dass ich mich verzettle. Das wollte ich nicht sagen. Ich hatte eher die Vermutung, dass Sie dort möglicherweise, also dass das Teil des Business ist oder dass das Teil der Kompetenz ist, die Sie da einbringen, dass man so mit Awareness, also mit offenen Ohren und Augen guckt, was überall passiert und welche Trends da sind. Man kann ja sagen, Sie haben einen neuen Trend. Diese Vertikalisierung der Arbeitsteilung ist ein Element, das kenne ich so nicht. Also wir haben das ja alles komplett neu gemacht. Als wir das gestartet haben vor ein paar Jahren, da gab es eben die Samverse mit Rocket Internet oder das alles in der Form noch nicht. Und wir dachten, das ist jetzt wirklich schwierig, ob das klappt. Und sind erstmal auf Messen nach Kalifornien gefahren, wo dann die großen Gründermessen von O'Reilly stattfanden oder O'Reilly oder wie er heißt. Und haben jede Veranstaltung, wo Venture Capitalists rumliefen, mitgemacht. Bis wir dann festgestellt haben, das kostet so viel Geld, so viel Zeit und eigentlich findet man fast alles übers Internet. Die Wettbewerbslisten der besten, was weiß ich was, indischen Unternehmen oder Ernst & Young Top 100 gibt es überall Anregungen. Man kann sich die Listen der Unternehmen, in die VCs investieren, anschauen, wenn man in dem Bereich was machen will. Da, wo es hilft, ist an Geld ranzukommen. An Geld ranzukommen, da muss man schon manchmal auf solche Veranstaltungen, wo eben viele VCs rumlaufen, gehen, die kennenlernen. Und so haben wir zum Beispiel mit Seedcamp aufgebaut. Das ist eine aus London funktionierende Organisation, die Startups mit Mentoren zusammenbringt. Und das sind dann die Gründer von Skype oder von Bebo oder so, die den ganzen Startups dann helfen in ganz Europa. Und weil wir da drin sind, haben wir jetzt 10, 20 britische VCs kennengelernt. Also da ist dann Networking schon hilfreich. Aber eigentlich heute mit dem Internet braucht man nicht viel mehr als ein paar gute Leute, mit denen man diskutieren kann. Also nicht allein im Kämmerchen sitzen, sondern sein Gehirn anregen, indem man ständig in der Diskussion bleibt, so wie Sie das eigentlich hier vorhin vorgeschlagen haben. Dieses Networken kostet Zeit, da kriegen Sie die richtigen Anregungen, das ist wahrscheinlich auch so Sparringspartner. Nochmal zurück zu der Beurteilung. Beurteilung, der sind ja immer Urteile fällig. Beurteilung der Idee, Beurteilung der Person, Beurteilung des Marktes und so weiter. Das machen Sie mit Intuition aus dem Bauch, diskutieren mit Ihrem Partner oder haben Sie eine bestimmte Technik dabei? Holen Sie Marktanalysen ein? Also ich habe 5 Jahre bei McKinsey gearbeitet und ich würde nicht sagen, dass mir das wirklich geholfen hat als Unternehmer. Es hat mir geholfen, ein bisschen systematischer zu analysieren, aber tatsächlich benutzen wir unsere Erfahrungen, die wir über 10 Jahre lang gesammelt haben. Es stimmt also, wenn man sich viel mit Kunden, also MyToys Kunden beschäftigt, wenn man sich viel mit dem Internet beschäftigt, dann sammelt man da lauter Erfahrungen, das heißt so schön 10.000 Chunks of Information, ja, von denen zum Beispiel VCs behaupten, ja, wer die nicht hätte, könnte keine Businessmodelle gut bewerten. Ja. Also nehmen die sehr erfahrene Leute, idealerweise noch Unternehmer. Ich glaube, wir beurteilen sehr stark aus dem Bauch, machen sehr wenig Analysen, obwohl ich jedem empfehlen würde, sauber und analytisch vorzugehen. Systematisch statt Brainstorming oder so Geschichten. Würden Sie sagen, das ist der Königsweg, dass man nicht auf die Gründer wartet mit ihren Ideen, sondern sagt, wir haben Ressourcen, wir haben Ideen, wir haben Leute, und wir sind jetzt selber diejenigen, die quasi den Zauber aus der Flasche holen und mit praktisch nur Ressourcen jonglieren und daraus, das ist ja auch eine Erweiterung des Komponentenmodells, der Gründer selber und die Gründungsidee wird dann auch eine Komponente. Haben wir nur noch Komponenten und versuchen die zusammenzusetzen. Klingt nicht schlecht. Ich würde mir wünschen, wenn es das, was wir machen, ganz oft gibt, ja? Weil dann würden viel mehr neue Unternehmen entstehen in Europa. Ja? Und ich glaube, das Dringendste, was uns fehlt, sind neue Startups, weil die eben Arbeitsplätze schaffen und auch quasi eine Schule für Unternehmer sind. Aber ich glaube, es ist viel sinnvoller, sehr viel sich mit Gründern zu beschäftigen oder die gründen wollen. Dafür zum Beispiel gibt es einmal im Monat den Open Coffee Club in Berlin, in vielen anderen Städten, wo sich einfach Gründer in einem Café treffen und austauschen können, weil das der leichteste und schnellste Weg ist, sich Komponenten dazu zu suchen. Nämlich man selber ist vielleicht nicht der Ideengeber, aber kann gut Marketing und findet dann dort jemand mit einer Idee. Oder der hat die halbe Idee, man hat die andere Hälfte. Und dann findet man dazu den Programmierer. Man sollte nicht seine 3 besten Freunde nehmen. Das sind wahrscheinlich nicht der beste Programmierer, der beste Finanzchef und der beste Operationschef. Sondern sich ständig mit Leuten, die gründungswillig sind, auszutauschen. Ja? Und dafür ist, glaube ich, auch ein solches Labor hier ganz hervorragend. Davon lebt Silicon Valley. Das ist meines Erachtens der beste Weg. Und wenn man dann das paar Jahre gemacht hat und dann die Kraft und die Erfahrung hat, wirklich viele zusammenzubringen und das zu machen, was wir jetzt versuchen, wunderbar. Ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht das Leichteste zu starten. Ja. Was empfehlen Sie unseren Teilnehmern, sich an Sie zu wenden oder sich untereinander zu vernetzen oder zu sagen, jetzt finde ich erstmal raus, bin ich wirklich Gründer oder suche ich mir einen anderen Gründer? Ich habe so eine halbe Idee und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gründen will. Jetzt gucke ich mal, ob ich einen Gründer zu meiner Idee finde. Das ist neu, also das ist ein Novum. Ich finde, dass ich habe selber vor kurzem einen Test an der TU Berlin Webseite gemacht, ob ich Unternehmer bin. Und ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich durchgefallen. Bin ich mit 60% oder so gerade abgeschnitten. Ich fand den Test aber sehr gut. Ja. Nur die ganzen Analysen meines Wissens, Sie kennen das besser, haben nicht ergeben, dass es den Paradetyp als Gründer gibt. Ja. Sondern dass die Eigenschaft, die vor allen Dingen hervorsticht, ist Hartnäckigkeit. Durchhaltevermögen. Weitermachen, ja. Nicht aufgeben, lernen und machen. So. Und wer diese Fähigkeit hat, ja, alleine schon dadurch, dass er regelmäßig zu solchen Treffen geht und sich mit anderen austauscht, bis er dann die Mitgründer, die Idee und so weiter gefunden hat. Ja, das ist der richtige Weg. Und ich sage genauso wie Sie, ich bin völlig unter Wasser, habe kaum Zeit, ich coache natürlich viele, aber ich habe kaum Zeit sozusagen, jetzt noch weiteren Startups zu helfen. Das mache ich, indem ich den Open Coffee Club mitmanage und dann einmal pro Monat eben versuche, Leute zusammenzubringen. Ich würde wirklich empfehlen, auf diese ganzen Veranstaltungen, die es inzwischen gibt, ja, es gibt allein in Berlin so viele Gründerveranstaltungen, da immer wieder hinzugehen, sich mit Leuten auszutauschen, nicht verklemmt seine Idee, die man hat, völlig zu verstecken. Ja, man muss natürlich nicht die Details verraten, aber davon leben, ja, dass man den Ideenreichtum, die Kraft, die Fähigkeiten und auch das Geld von anderen mit zu seinem Projekt zusammenholt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Idee, die Schumpeter auch hatte. Der Entrepreneur ist ohne Ressourcen. Bei Schumpeter hat er eine Idee, da ist er der eigentliche Innovator, das würden Sie noch trennen. Und er hieß marshalling the resources to his own favor. Und erzeugt damit gleichzeitig etwas, was wertvoll ist im Markt. Also ein bisschen Adam Smith. Ein Stück weit tut er etwas für sich, was da dem Allgemeinwohl nutzt. Mehr Wettbewerb, bessere Preise, bessere Qualität, vielleicht auch mehr Arbeitsplätze. Eigentlich ein schönes Modell. Und da fängt dann schon sozusagen die Frage an, was ist jetzt wirklich der Gründer? Ein Traum von mir, den ich noch nicht realisieren konnte mit Founders Link, war und ist, aus Universitäten, aus Firmen die ganzen Ideen rauszuholen, die dort schlummern und dort nicht realisiert werden, und die mit Gründern zusammenzubringen, die eben gute Organisatoren sind, im Gegensatz zu einem Wissenschaftler, den nur die Wissenschaft und auch in seiner Peer Group eben Wissenschaften interessiert. Ja. Da diese Fähigkeiten zusammenzubringen oder ein Patent von Siemens, was die nicht benutzen, eben dort rauszuholen und systematisch Anschubhilfe zu leisten. Ja. Dafür habe ich noch kein Modell gefunden, aber das ist ein Traum. Und dann ist ja die Idee von einem Wissenschaftler oder von einem Patent. Und der gründet, ist nur noch der sozusagen alles organisiert und komponiert. Wer ist dann jetzt wirklich der Ideenfinder? Ja, das ist interessant, weil ja in der Debatte an den Universitäten, wo jetzt Entrepreneurship ja stark im Kommen ist, immer die Vorstellung ist, da haben wir einen Wissenschaftler, der hat ein Patent und den versuchen wir jetzt zum Gründer zu machen. Und früher hatte man gesagt, jetzt müssen wir eine Buchhaltung beibringen. Jetzt ist man ein bisschen vorsichtig geworden und sagt, aber den versuchen wir zum Gründer zu machen. Ist doch eigentlich viel naheliegender zu sagen, lassen wir den doch Wissenschaftler sein. Der soll gute Wissenschaft machen, der soll neue Ergebnisse bringen. Das kann er offenbar, das kann nicht jeder. Und das Gründen und das Organisieren und die Buchhaltung überlassen wir anderen. Also da passt Ihr Modell ja sehr gut. Ich habe nie verstanden, warum man jetzt die Ingenieure zum Verkäufer ausbilden muss oder den Wissenschaftler zum Gründer. Sondern jeder hat auf seinem Gebiet eine Professionalität, die wechselt man auch nicht so schnell. Man wird nicht über Nacht Wissenschaftler, schon gar nicht in Feldern, wo man wirklich Innovation erreicht. Und machen wir das Gründen lieber anders. Also lassen wir den Wissenschaftler sein und ich nenne jetzt mal die Gründer, das wären dann Sie in dem Fall, diese Funktion des Trüffelschweins herauszufinden, ist an der Idee was dran, so mit dem Bauch, mit der Nase und mit allen Sinnen. Und wenn man das Gefühl hat, da ist an der Idee was dran, muss ich jetzt noch einen finden, der die Idee auch managt. Sonst muss ich es selber machen, da haben wir nicht die Zeit dazu. Und ich muss einen finden, der das Risiko eingeht. Nicht? Und das außerdem. Wissenschaftler ist ja nicht unbedingt jemand, der begeistert sein Leben lang immer Risiken eingegangen ist. Ja? Aber es gibt tatsächlich leider viel zu wenig Menschen, aber es gibt viele Menschen, ja, die den Mut haben, Risiken einzugehen, aber eben nicht die Chance haben, die tolle Idee zu finden oder das Patent zu finden. Und ich glaube, wenn wir Wege finden, dass die Chance kriegen, sich eben mit dem Wissenschaftler oder einem anderen, der eine Idee hat, zu verbünden, dann würde es viel mehr Venture Creation geben als heute. Ich versuche das ja immer so zu überzeugen, dass man nicht die Wissenschaftler zu Verkäufern oder Organisatoren macht, sondern dass man die Trüffelschweine holt. Das Problem ist, wie finde ich die Trüffelschweine und wer ist ein gutes Trüffelschwein? Sie sind möglicherweise das richtige Trüffelschwein, dass wir mal versuchen, wir haben so eine Idee, Patent beriechen, nenne ich das. Also nicht den Wissenschaftler das machen lassen, sondern einen, der das Patent verstanden hat und erklären kann in Alltagssprache. Und dann Leute einzuladen, die um dieses Patent herumlaufen und überlegen, was man vielleicht damit machen könnte. Ist das eine Funktion, die Sie können? Das ist etwas, was wir, wenn wir diesen Weg gehen würden, dann probieren würden. Ich glaube nicht, dass ich die technische Kompetenz auch wieder habe, das zu tun. Also dafür, glaube ich, bräuchte man dann schon einen Wirtschaftsingenieur oder jemand, der Tüftler und selber Macher und Gründer ist. Ich glaube aber, dass es diese Typen gibt und dass einfach bisher keine Wege gefunden wurden, das systematisch zu machen. In Amerika versucht man sozusagen MIT mit den technisch Begabten und die MBA-Absolventen von der Harvard Business School näher zusammenzubringen, irgendwie sozusagen diese beiden Welten zu verbinden, ja, das Organisationstalent, Wirtschaftsverständnis und Innovationskraft und Technik sich mischt. Aber das sind bei uns alles völlig getrennte Welten. Die wissenschaftlichen Abteilungen in den Unis, die technischen Abteilungen, die sind ganz weit weg von den wirtschaftswissenschaftlichen. Aber in der Betrachtung fehlt der Anteil. Also wir haben den Wissenschaftler, der sich was ausgedacht hat, ein Patent hat. Wir haben den Organisator von der Harvard Business School, der MBA gelernt hat zu organisieren. Aber das Drüschenschwein, das versteht, ob aus der Technologie wirklich ein Businessmodell entstehen könnte, mit dem es lohnt einzusteigen, der fehlt ja noch. Und Sie sind in so einer ähnlichen Funktion dieses Trüffelschweins, das versucht, Ideen zu beriechen und zu gucken, ist da was dran. Also wir haben uns jetzt natürlich in die Rolle gebracht. Das machen wir. Wir suchen das Business aus. Aber wenn jetzt ein x-beliebiger Wirtschaftsingenieur oder Betriebswirtschaftler, der, ich weiß nicht was, 3 Jahre gearbeitet hat und sich selbstständig machen will, ja, wenn der in einem Bereich, den er etwas versteht, ja, sich systematisch Patente anschaut, ja, dann würde ich dem genauso oder noch mehr zutrauen, beurteilen zu können, ob etwas marktfähig ist. Das habe ich nicht gepachtet oder gebucht. Ja. Man muss nur in einem Bereich sich tief einarbeiten oder auskennen, ja, und dann eben beurteilen, ob etwas Marktchancen hat. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen ein Orakel gibt, was alles aussuchen kann und weiß, was gut oder schlecht ist, sondern ich glaube, dass es Menschen gibt, die Risiken eingehen, die ein eigenes Urteil haben und vor allen Dingen schnell lernfähig sind, also durch Trial and Error feststellen, ob was funktioniert. Spielzeug verkaufen über das Internet hat nicht funktioniert, war ein dummes Geschäftsmodell, aber Spielzeug ist etwas, womit man viele Kunden kriegt. Und den gleichen Kundinnen dann auch noch Kinderkleider zu verkaufen und Babysachen und was weiß ich was, Kinderzimmereinrichtungen, das funktioniert. Also man kann aus einem Business was entwickeln und dazu müssen dann schon die Fähigkeiten quasi des Trüffelschweins im Unternehmen bleiben und verankert sein. Das kann nicht einer so machen, geh in diese Richtung, das ist der richtige Weg, sondern es muss irgendwo im Unternehmen mehrere Lenker oder einen Lenker geben, der eben das Unternehmen vorantreibt. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Vielleicht erst mal ein bisschen Fragen noch. Das hat ja eine ganze Menge Sichtachsen aufgeworfen, die wir bisher so nicht hatten. Ja? Ich habe verstanden, dass Sie hauptsächlich selber aktiv Ideen suchen und dann halt die Mannschaft dafür zusammenstellen. Kommt es bei Ihnen auch vor, dass Sie den Ideengeldgeber selber versuchen, ins Boot zu holen? Ist das etwas, was Ihnen sympathisch wäre? Oder wollen Sie am liebsten nur die Idee übernehmen und der Ideengeber im Raum nehmen? Den brauchen wir vielleicht, aber er braucht uns nicht. Das heißt, wir raten jeden Ideengeber ab, mit uns zu arbeiten, weil wir nur davon leben können, wenn wir wirklich so viele Anteile haben, eben wenn wir 3 Gründer haben, die jeder 20% kriegen, dann behalten wir 40%. Und das ist dann nach 10 Jahren sind das vielleicht noch 10%. Ja? Das heißt, wir brauchen so viele Anteile, um unser Businessmodell zu betreiben, dass wir dann einem Gründer, der die Idee hat, viel zu viele Anteile abnehmen würden. Deswegen raten wir jedem, der selber eine Idee hat, ja? Der ist ja sozusagen Ideengeber und hoffentlich Fachmann für irgendeinen Bereich oder zumindest Organisator in einem, dem raten wir, selber die anderen Gründer zu finden und selber das Geld zu finden. Denn Geld finden kann man inzwischen praktisch outsourcen. Es gibt CatCap, es gibt die Venture Capital, es gibt zahllose Hightech-Gründerfonds und ich weiß nicht was. Es gibt sehr viele Berater, die einem da heute helfen. Also Geld suchen ist schwierig, aber das ist lösbar. Dafür braucht man uns nicht 40% geben, das macht CatCap für 5% und selbst dann ist es noch zu teuer, die können sie auf 3% runterhandeln. Und, das ist jetzt, Macht nichts. Und dann gibt es dazu die tollen Mitarbeiter. Die kann man inzwischen sogar über Headhunter finden, wenn man sich das leisten will. Würde ich nicht machen, aber VCs suchen sich Top-Gründertypen auch über Headhunter. Ich würde solche Netzwerke hier nutzen. Ja? Da laufen schon irgendwo ein toller Programmierer und ein toller Produktmanager rum. Und sonst findet man die auch inzwischen selbst über Xing. Da soll man sich eben die suchen, die irgendwo eine Firma mit aufgebaut haben und gerne mal Gründer werden. Dann können sie denen die Chance geben, mit ihnen den Lebenstraum der meisten zu realisieren, die ein Unternehmen aufgebaut haben, aber die ersten Angestellten waren. Also suchen Sie sich die, die ein ähnliches Business gebaut haben, auf Xing, LinkedIn oder wo auch immer, und rufen Sie die alle an, 10, 20 Leute, und fragen, wer hat denn Lust, ein Unternehmen mit aufzubauen, wenn Sie in dem Profil, im Lebenslauf sehen, dass der das wirklich kann und schon seit ein paar Jahren gemacht hat, was Sie suchen. Das war noch ein interessanter Aspekt, wenn ich ohne Gründer gründe, ist auch mehr Anteile zur Verfügung. Das ist natürlich eine verrückte Idee. Also weil bisher waren wir immer davon ausgegangen, es muss einen Gründer geben, damit man etwas gründet. Er sagt, nee, es muss eine Idee da sein, irgendwas muss da sein. Wir holen aus den verschiedenen Töpfen zusammen und irgendwo holen wir auch den, weiß nicht, ob man den Gründer nennen soll. Der ist jemand, der sich in die Idee gut einpasst und das Ding, so wie eine Hebamme eigentlich mehr, ist nicht die es ist nicht das eigene Ideenkind, es ist eine Hebamme mit Management-Talent, die das Ding zum Laufen bringt. Und damit habe ich plötzlich einen großen Anteil des Unternehmens zur Verfügung, der sonst immer vom Gründer gehalten würde, vernünftigerweise. Ich habe am Anfang mit meinem Partner 100% des Unternehmens, weil wir es als Erste gründen. Ja? Aber dann nach 2 Monaten, 3 Monaten haben wir nur noch 80 und dann nur noch 60 und dann nur noch 40. Das heißt, die anderen kommen so schnell dazu, dass ich sie erstens alle immer Gründer nennen würde, denn man baut ein Unternehmen nicht innerhalb von 4 Wochen auf. Da haben wir meistens noch nicht mal eine Webseite stehen. Aber darüber kann man dann streiten. Auf jeden Fall sind sie von ihrer Persönlichkeit schon Gründertypen und risikobereite Menschen. Und das hat wirklich, wie Sie zu Recht sagen, den großen Vorteil, dass wir sozusagen den Leuten die Anteile und die Konditionen anbieten. Wir machen ja sogar ein Vesting, das heißt, wer dann nach einem halben Jahr abhaut, ja, der muss seine Anteile zu 3/4 wieder zurückgeben. Das würde ich übrigens auch zwischen den Gründern immer empfehlen, denn es kann ja auch da einer sich irgendwo in Brasilien verlieben und nicht mehr zurückkommen. Also immer untereinander vereinbaren, selbst wenn es keinen Investor gibt, ja, dass die Anteile pro rata zurückgegeben werden müssen, wenn jemand nicht die vereinbarte Zeit von 3 oder 4 Jahren mit an Bord bleibt und das Unternehmen aufbaut. Guter Tipp, weil es da oft Streit gibt oder regelmäßig Streit gibt. Ja, glaube vielleicht noch eine Frage. Was kommt danach? Jetzt sind Sie jetzt sozusagen an einem großen Projekt dran, an dem Sie viel Zeit und Geld und Arbeitskraft anketten. Was machen Sie danach? Mein Traum ist sozusagen Founders Link wie so eine freie Partnerschaft weltweit zu verbreiten, dass es in allen Ländern Menschen gibt, die gründen wollen, aber nicht alle Ideen haben, sich aber weltweit untereinander austauschen und wenn jemand eine tolle Idee in Israel gesehen hat, dann in Berlin anruft und sagt, hast nicht Lust, das zu machen? Ich komme nicht nach Berlin. Hast du nicht jemand, der das da machen will? Dafür kriege ich 5%, dass ich diesen Telefonanruf gemacht habe. Und dadurch wünsche ich mir eine viel schnellere Verbreitung auf der ganzen Welt von Innovationen und sozusagen eine Verbreiterung von Unternehmertum, dass nicht nur die Glücklichen, und das ist oft ein Zufall, ja, die irgendwie auf eine Idee gestoßen sind, das ist ja fast wie eine Erbschaft, das ist ja nicht immer zwingend eine Leistung, ja, dass nicht nur die Gründer werden können, sondern dass viel, viel mehr Menschen Gründer werden können und nicht alle Unternehmen da entstehen, wo gerade zufällig die Wirtschaftsgeschichte, Innovation, Kapital und ich weiß nicht was, akkumuliert hat in Amerika, sondern dass eben sehr schnell die Ideen sich über die ganze Welt verbreiten und die Wertschöpfung dann auch in den Ländern stattfinden kann und MyToys nicht die größte Summe an Mattel und Hasbro überweisen muss, die zweitgrößte Summe an Oracle überweisen muss, die drittgrößte Summe an Google überweisen muss und dann noch so einen kleinen Rest für die deutschen Angestellten hat. Ich habe mir gerade ausgedacht, man könnte Ihre These Gründer trennen von der Gründungsidee. Also gründen ohne Gründungsidee oder Gründer sein, ja. Das können wir hier mal testen. Wer von Ihnen fühlt sich als Gründer, würde gerne gründen, findet aber die Idee, hat er nicht so richtig dazu. Hand hoch. Hoppla. Es gibt da einen Mutigen, da noch einen Mutigen. Jetzt mal die andere Frage. Ja. Aha. Ja. Jetzt stelle ich mal die andere Frage. Sie haben eine Idee und fühlen sich aber als Gründer nicht so wohl. Also beides spielt Ihnen ja zu. Beim Anfang hat man ein bisschen wenig Meldung. Also Sie haben eine Idee, aber das Gründen, das ist nicht so Ihre Sache. Jetzt könnten Sie zu einem anderen Unternehmen gehen, Entrepreneurship ist ja sowas. Sag, ich will nicht selber gründen, ich habe eine Idee, vielleicht komme ich bei Siemens an mit dieser Idee und die übernehmen das. Waren aber auch nicht so viele. Nochmal, also Sie haben eine Idee, aber möchten eigentlich nicht wirklich selber gründen, weil Ihnen das zu aufwendig, riskant, nervenaufreibend ist. Hand hoch. Wäre nicht so richtig mehr, aber immerhin fünf, ja. Also an einem Abend fünf Ideen zu finden und zwei potenzielle Gründer, ja, ist schon mehr, als ich irgendwie je in einem Abend normalerweise finde. Aber es heißt, die Mehrheit hier, die große Mehrheit, hält doch fest, wie ich eigentlich bis vor 20 Minuten auch, fest, dass also zum Gründen gehört ein Gründer, der seine eigene Idee irgendwie zusammengestellt hat. Die ist nicht immer hundertprozentig von ihm, aber er hat da sowas Eigenes. Er bringt sein eigenes Ideenkind zur Welt. Das ist ja auch der Klassiker und das ist ja auch so eine Selektion. Ja. Sie suchen ja hier Ideen und entwickeln Ideen, das wird ja hier gepredigt. Ja. Und das finde ich auch ganz toll, ja? Wirklich selber Ideen zu entwickeln. Ja? Ja. Wenn das hier also das Haus wird, das die Ideen produziert, ja, dann ist das die eine Komponente. Okay. Nee, also ich nehme mit, man kann dieses Teil auch noch gründen und ein Stück radikaler Arbeit sein. Schon mal vielen Dank für diese Idee. Schön.